Sprachgestaltung. Einen persönlichen Bezug anerkennen. Wir haben allesamt einen Geist, welcher uns allen auf die gleiche Weise zukommt. Dieser stattet uns nach und nach für dieses Leben mit allem dazu Notwendigen an Gütern aus. Dabei hat er seine rechte Mühe mit uns. Die eigentliche Halsstarrigkeit und Renitenz von uns Menschen hindert diesen bei seinen Werken. Eine dieser Renitensen ist dem Umgang mit den Werten dieser Welt geschuldet. Anstatt deren Schönheit und Notwendigkeit anzuerkennen, zerstören wir die Grundlage dieses Glückes. Darin sind wir Meister. Kein anderes Lebewesen hat so etwas in solch umfassender Weise auf dieser Erde vollbracht. Werke des Menschen sind auch diesem zuzuordnen. Es ist weder Gottes Wille, was wir daran erkennen können, noch dessen Schöpfung. Wir würden diese Welt nicht alleine nur gestalten, wir formen sie auch. Und wir haben dieser Welt unser Siegel dabei zuweilen schon zwingend und mit großer Gewalt eingeprägt, was mit gewisser Sicherheit einmal zu einem Nachteil der gesamten Menschheit wird. So ist bereits manches eigentliche Versagen des Menschen freigesetzt worden. Etwas davon wird auch in Zukunft noch manifestiert sein. Oh, manches Gute ist ja bereits verloren.